Ihr hört das Freisenderkombinat FSK mit dem Sunday Service. Hier geht's weiter in der zweiten Stunde mit den Konzerttipps für die kommende Woche in Hamburg. Was läuft in Hamburger Clubs? So richtig viel ist es nicht, aber ich habe dann doch einige Konzerte für euch zusammengesammelt. Es geht los mit Dienstag, den 2. Dezember im Knust. Ein Doppelpack mit PS I Love You und The Rural Alberta Advantage. Letztere haben gerade eben mit Mended with Gold ein neues Album veröffentlicht. Wir hören mal rein in den Song 45-33. Hieß dieser Song von The Rural Alberta Advantage. Die Band kommt, ich glaube, aus Kanada. Und Mended with Gold heißt ihr neuestes Album. Sie spielen live am Dienstag, den 2.12. im Knust. Ebenfalls dabei sind ihre Labelmates PS I Love You. Die klingen so ein bisschen Indie-lastiger und ein bisschen charmanter auf ihrem neuesten Album For Those Who Stay. Wir hören hier ihren Song Afraid of the Light. We'll be right back. der Song Afraid of the Light von P.S. I Love You. Diese Liebeserklärung, diese Band in Form einer Liebeserklärung könnt ihr hören am Dienstag im Knust am 2.12. Ebenfalls dabei als Headliner schätze ich mal The Rural Alberta Advantage im Doppelpack. Am Mittwoch geht's weiter im Aalhaus, treten auf She Keeps Bees, ein Duo aus Brooklyn, New York, bestehend aus der Sängerin und Gitarristin Jessica Larrebe und ebenfalls dabei Andy LaPlante, der ist am Schlagzeug und produziert ihre Songs in ihre Alben. Eight Houses heißt das aktuelle Werk von She Keeps Bees, gerade eben im März erschienen, und hier kommt ihr Song Owl. She Keeps Bees hörten wir mit dem Song Owl. Die Band aus Brooklyn, New York spielt live am Mittwoch im Aalhaus. Die Geschichte der beiden ging los 2005, da haben sie sich kennengelernt. Und Jessica Larrebe, die kommt eigentlich aus Washington D.C., ist ein bisschen durchs Land getingelt und irgendwann dann in New York hängen geblieben, hat schon unterwegs in diversen Indie-Rock-Bands gespielt und mit She Keeps Bees, Larrebe, ja auch ihr Nachname, so ein Solo-Projekt am Start gebracht und hatte oder war schon dabei, so einige Songs aufzunehmen, bis sie dann halt dem zweiten im Bunde Andy LaPlante kennenlernte in einer Bar, in der sie arbeitete. Der bot dann an, so ein bisschen zu helfen bei dem Aufnahmeprozess, und schwuppdiwupp ist das Ganze zum Duo ausgereift. Und wie gesagt, 8 House ist ihr neuestes Werk. Live das Ganze im Aalhaus am Mittwoch, den 3. Dezember. Hier noch ein Song von She Keeps Bees, der heißt Raven. Keeps Bees hörten wir mit Raven. Die Band spielt live am Mittwoch im Aalhaus. Es ist der 3. Dezember. Am Mittwoch ist auch Nick Malvey zu Gast in Hamburg und spielt im Übel und Gefährlich. Nick Malvey kommt aus England, ist ein bisschen der Durchstarter dort drüben auf der Insel mit seinem Debütalbum First Mind. Hat da zum Beispiel eine Nominierung für den Mercury-Preis bekommen, hat viele TV-Auftritte gehabt, war auf Welttournee und macht jetzt halt in Hamburg. Hier kommt er mit I Don't Want to Go Home, Nick Malvey. I was happy in the day and I was minding my own, when she saw the better out of me. She told me I could be a maker, though I probably make only half of what I need. I'm waking early next morning in a sleeping bag alone. But darling, you give me no warning, and I don't want to go home. I don't want to go home. I don't want to go home. I think of you, I've always known. Nobody's ever born alone. But the one time I mistake her, she backflips the breath out of me. She could see I could be a maker. Yes, I make believe, I make ups on my sleeve. How often the love so come alone, come rapping, kicking at your door. How often the love so come alone, but you say you don't want me anymore. So I don't want to go home. I don't want to go home. I think of you, I've always. Nobody's ever born alone. And how often the love so come alone, come rapping, kicking at your door. How often the love so come alone, but you say you don't want me anymore. And in the fire I find the snow, news you come and news you go. In the fire I find the snow, illusion come and lose and go. So I don't want to go home, cause I'm already home. I think of you, I've always known. Nobody's ever born alone. In the fire I find. Nobody's ever born alone. Das war Nick Mulvey mit seinem Song I Don't Want to Go Home. Der Mann und seine Gitarre spielt live am Mittwoch, den 3.12. im Übel und Gefährlich, und zwar im kleinen, kuscheligen Turmzimmer. Ebenfalls dort tritt auf im Übel und Gefährlich am Donnerstag, den 4.12. Digger Barnes. Der hat gerade eben auch mit Frame by Frame eine neue Soloplatte veröffentlicht. Und darauf gibt es Musik zu hören wie diesen Song hier, What Will We Do? What will we do with our life, boy, all on our own? When everybody else will be dead and gone. Will we still sing our sad songs all on our own? Far away from a place we once called home. Will you wait for me? Down by the railroad crossing, where trains do not cross anymore. And will you still play that old beat up steel string that you bought back then on that first American tour down at the Goodwill store? If there is a little bit of fire, boy, left in our wretched hearts, let's put it all together. Wouldn't that be smart? 'Cause all we ever did was live on the road. So let's go out there for another episode. Or will you wait for me down by the railroad crossing, where trains do not cross anymore? And will you please bring that old beat up steel string that you bought back then on that first American tour down at the Goodwill store? Digger Barnes war das gerade eben, sein Song What Will We Do vom neuesten Album Frame by Frame. Und Digger Barnes spielt live am Freitag, den 4. Dezember, Übel und Gefährlich. Dann ein Tipp für Samstag, und zwar im Mojo Jazz Café tritt auf Curtis Harding. Der kommt aus den USA, macht eher so Soul-Musik mit ganz viel 70s Einflüssen. Und Jack White soll ein großer Fan von ihm sein. Er hat in den USA schon sein Album Soul Power veröffentlicht. Hier kommt es erst raus im Januar. Aber davon schon mal die Single, die es auch schon zu geben sein sollte. Keep on Shining, Curtis Harding, wie gesagt, live am Samstag im Mojo Jazz Café. Keep on shining, keep on shining, keep on shining bright. Keep on Shining, Curtis Harding. Der Song, wie gesagt, vom Album Soul Power erscheint erst Mitte Januar, aber jetzt schon live in Hamburg. Und zwar am Samstag, den 6.12. am Nikolaustag im Mojo Jazz Café. Da noch also dann in kleiner, kuscheliger Umgebung. Später sicherlich dann in größeren Lokalitäten, wenn er nochmal auf Tour kommen sollte zum neuen Album, zum Release. Dann am Sonntag, den 7.12. Little Dragon sind zu Gast, die Band aus Schweden, gastiert im Mojo Club vom letzten Album Number Rubber Band. Kommt hier ihr Track Paris. Oh my God, it's green, the fire. Go! Yeah. Little Dragon waren das mit ihrem Track Paris. Die Band könnt ihr live erleben. Und zwar am Sonntag, den 7. Dezember im Mojo Club. Ebenfalls am selben Tag im Hafenklang sind zu Gast Carl Larsson. Der kommt aus Schweden, spielt dort bei der Band Last Days of April. Und von denen habe ich von deren Album Gooey, auch schon ein paar Jährchen älter, aber was rausgesucht. America stellvertretend für Carl Larsson am Sonntag im Hafenklang. Last Days of April hörten wir mit dem Song America und deren Kopf- und Frontman Carl Larsson spielt am Sonntag, den 7. Dezember im Hafenklang. Ebenfalls dabei ist Rob Moir, auch ein, oder Moir, wie man das aussprechen, keine Ahnung, auf jeden Fall Moir geschrieben, aber er ist Amerikaner auch, spielt ebenfalls im Hafenklang am Sonntag, also ein Doppelkonzert. Und von seinem Album Places to Die, hier der Track Good Night, Sleep Tight. In the abyss of night. I can't hold my head up high. Rob Moore hörten wir mit seinem Song Good Night Sleep Tight, das Ganze live im Hafenklang am Samstag, den 7.12. zusammen mit Carl Larsson, den wir vorher hörten. So viel zu den Konzerttipps hier beim Sunday Service. Weiter geht's mit skurrilen Singles, die ich gerade bekommen habe aus der Schweiz, und zwar von in diesem Fall von Roy and the Devil's Motorcycle. Die kommen aus Basel, glaube ich, und sind die Brüder Steli, drei Stück an der Zahl, zusammen mit einem Schlagzeuger noch. Von ihrer Single I'll Sing You a Song gibt es gar kein Tracklisting, deshalb sage ich einfach nur mal Track Up, in diesem Fall von der zweiten Seite, der zweite Track. Eben, ja, ganz charmant gemacht von Roy and the Devil's Motorcycle. Ein Track von ihrer Single I'll Sing You a Song. Richtig noch 7-Inch Vinyl in weiß gepresst, das Ganze, aber halt sehr spärlich, was Titelinformation angeht. Da beißt man dann wirklich auf Granit in diesem Fall. Das Ganze erschien bei A Tree in the Field, einem sympathischen Label aus Basel, aus der Schweiz, und auch die nächste Single eben dort rausgekommen, und zwar eine Doppelveröffentlichung, 2 7-Inches auf einmal von Dimensione. Pfeil an der geniale Dilettanten, sagt zumindest hier das Label-Info. Und auch da hören wir mal rein. Auch hier gibt es kein Tracklisting, deshalb auch von mir einfach nur mal Track Up. Hallo. Thank you. Thank you.